aus, was du da machst. Das tört mich an. Das sieht gut aus. Das tört mich an. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das, was du da machst, das tört mich an. Das sieht gut aus, was du da machst, das tört mich an. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus, was du da machst. Das tört mich an.